waiting for the train, standing on the bridge, nothing but the rain. Hear your voice, feel your skin, keep the distance, keep my distance. Ich suchte eine Seele, die mir ähnlich wäre, und konnte sie nicht finden. Ich durchsuchte die verborgensten Winkel der Erde. Meine Ausdauer war vergeblich. Allein wollte ich nicht bleiben. Ich brauchte jemanden, der ebenso dachte wie ich. Dame der Schweigsamkeiten, still und bedrängt, wund und sehr heil, Rose des Gedenkens, Rose des Vergessens, erschöpft und lebensspendend, verstört und ruhevoll. Es war am Morgen. Die Sonne erhob sich in ihrer ganzen Herrlichkeit am Horizont. Da erhob sich auch vor meinen Augen ein Jüngling, unter dessen Schritten Blumen hervorsprossen. Er kam auf mich zu und reichte mir die Hand. Ich bin zu dir gekommen, da du mich suchtest. Segnen wir diesen glücklichen Tag. Ich aber, geh fort. Ich habe dich gerufen. Ich brauche deine Freundschaft nicht. Dame, drei weiße Leoparden unterm Wacholderbaum gesessen. In der Kühle des Tags hatten sich satt gefressen an meinen Gliedern, meinem Herzen, meiner Leber und dem, das eh beschlossen lag, in hohler Wölbung meines Haupts. Es war am Abend. Die Nacht begann, die Dunkelheit ihres Schleiers über die Natur auszubreiten. Eine schöne Frau, die ich nur undeutlich wahrnahm, breitete auch über mich ihren Zauberbann aus und sah mich teilnahmsvoll an. Jedoch wagte sie nicht, mich anzusprechen. Ich sagte, tritt näher, damit ich die Züge deines Antlitzes deutlich erkennen kann. Denn das Licht der Sterne ist nicht stark genug, um sie aus solcher Entfernung zu erhellen. Wegen der Gutheit dieser Dame und wegen ihrer Lieblichkeit und wegen der Andacht, die sie der Jungfrau weiht, schimmern wir in Lichtheit. Und ich, der hier verhohlen liegt, weil meine Taten der Vergessenheit und meine Liebe dem Nachgeschlecht der Wüstenei, Aussaat der Kürbisfrucht. Jetzt bewunderst du meine Schönheit, die manch eine verwirrt hat. Aber früher oder später wirst du bereuen, mir deine Liebe geweiht zu haben. Denn du kennst meine Seele nicht. Die Dame hat sich entfernt, in einem lichten Kleid. Zur Versenkung, in einem lichten Kleid. Lass die Lichtheit des Geweins der Vergessenheit genug tun. Es ist in ihm kein Leben. Nicht, dass ich dir je untreu würde. Der Frau, die sich mir so vertrauensvoll hingibt, gebe ich mich ebenso vertrauensvoll hin. Aber merke dir dies, um nie zu vergessen. Wölfe und Lämmer betrachten einander nicht mit sanften Augen. Und Gott sprach Weissage in den Wind. Nur in den Wind. Denn nur der Wind wird lauschen. Was aber brauchte ich dann? Ich, der ich mit so heftigem Ekel von mir stieß, was die Menschheit Schönstes besaß. Die Rose ist nun Garten, da alle Liebschaft endet. Da kam sie bescheidenen Schrittes und die Augen gesenkt über das Gras des Rasens auf mich zu. Wie ich vergessen bin und vergessen sein möchte, so möchte ich vergessen. So zernichtet, so verdichtet in den Vorsatz. Sobald ich sie sah, ich sehe, dass Güte und Gerechtigkeit in deinem Herzen ihren Wohnsitz haben, doch wir können nicht zusammenleben. Unterm Wacholderbaum sangen Gebeine, verstreut und schimmernd. Wir sind froh, verstreut zu sein, wir taten einander wenig Gutes. Unterm Baum in der Kühle des Tags, mit dem Segen des Sands, vergessen uns selbst und einander, vereint im Schweigen der Wüste.